Erster glücklich ist, wer gut lebt und Gottes Gesetz tut. Zweiter glücklich ist, wer Gottes Worte hält und Gott sucht. Dritter, er tut nichts Böses und geht Gottes Weg. Vierter, Gott gibt uns seine Gebote. Fünfter, ich will deine Regeln gut halten. Sechster, dann schäme ich mich nicht. Siebter, ich danke dir, Gott, für deine guten Regeln. Achter, ich will deine Regeln halten. Lass mich nicht allein. Neunter, wie bleibt ein Mensch gut? Er lebt nach Gottes Wort. Zehnter, ich suche dich, Gott. Lass mich nicht falsch gehen. Elfter, ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Zwölfter, Gott, du bist gut. Lehre mich deine Regeln. Dreizehnter, ich sage deine Worte weiter. Vierzehnter, dein Wort ist für mich wie ein Schatz. Fünfzehnter, ich denke über deine Gebote nach. Sechzehnter, ich freue mich über dein Wort. Siebzehnter, sei gut zu mir, dann lebe ich. Achtzehnter, mach meine Augen auf. Ich will dein Wort verstehen. Neunzehnter, ich bin nur kurz auf der Erde. Zeig mir deine Gebote. Zwanzigster, ich wünsche mir deine Worte sehr. 21. Du stoppst die Stolzen, die nicht hören. 22. Nimm Spott von mir. Ich halte deine Worte. 23. Auch wichtige Leute reden gegen mich. Ich halte dein Wort. 24. Dein Wort macht mir Freude und hilft mir. 25. Ich liege am Boden. Gib mir neues Leben. 26. Ich sage dir meinen Weg. Lehre mich deine Regeln. 27. Hilf mir, dein Wort zu verstehen. 28. Ich bin sehr traurig. Mach mich stark. 29. Halte mich fern von Lügen. 30. Ich wähle die Wahrheit. Ich halte dein Wort. 31. Ich halte fest an deinem Wort. Lass mich nicht fallen. 32. Ich gehe schnell deinen Weg, denn du machst mein Herz frei. 33. Herr, lehre mich deinen Weg. Ich will ihn gehen. 34. Gib mir Verstand. Dann halte ich dein Gesetz. 35. Führe mich zu deinen Geboten. Das macht mir Freude. 36. Gib mir ein Herz für dein Wort, nicht für Geld. 37. Hilf mir, ich will nichts Leeres sehen. Gib mir Leben. 38. Halte dein Versprechen an mir, Gott. 39. Nimm meine Angst weg. Deine Regeln sind gut. 40. Ich will deine Gebote. Mach mich neu und stark. 41. Herr, zeig mir deine Liebe. Rette mich. 42. Dann kann ich den Spöttern antworten, ich vertraue dir. 43. Lass mich die Wahrheit sagen. Ich hoffe auf dich. 44. Ich will dein Gesetz immer halten. 45. Ich will frei gehen, weil ich deine Gebote suche. 46. Ich rede auch vor Königen von deinem Wort. 47. Deine Gebote machen mir Freude. 48. Ich liebe deine Gebote und denke darüber nach. 49. Denk an dein Wort zu mir. Es gibt mir Hoffnung. 50. Dein Wort tröstet mich. Es gibt mir Leben. 51. Stolze lachen über mich, aber ich bleibe bei dir. 52. Ich denke an deine alten Worte, Herr. 53. Ich bin traurig, wenn Menschen dein Gesetz brechen. 54. Deine Regeln sind mein Lied. 55. Nachts denke ich an dich, Herr. 56. Ich halte deine Gebote. Das ist mein Weg. 57. Herr, du bist mein Teil. Ich halte dein Wort. 58. Ich bitte dich, sei mir gnädig. 59. Ich prüfe meinen Weg und gehe zurück zu dir. 60. Ich warte nicht. Ich tue deine Gebote. 61. Böse Menschen binden mich, aber ich vergesse dein Wort nicht. 62. Nachts stehe ich auf und danke dir. 63. Ich bin Freund von allen, die dich ehren. 64. Herr, deine Güte ist überall. Lehre mich. 65. Du warst gut zu mir, Herr. 66. Lehre mich, was gut ist. Ich glaube dir. 67. Früher ging ich falsch. Jetzt halte ich dein Wort. 68. Du bist gut und tust Gutes. 69. Stolze Lügen über mich. Ich halte dein Wort. 70. Ihr Herz ist hart. Ich liebe dein Gesetz. 71. Leid war gut für mich. So lernte ich deine Regeln. 72. Dein Wort ist mehr wert als Gold. 73. Du hast mich gemacht. Lehre mich. 74. Wer dich ehrt, freut sich mit mir. 75. Herr, du bist gerecht. Du hast mich geprüft. 76. Tröste mich mit deiner Liebe. 77. Sei barmherzig, dann lebe ich. 78. Die Stolzen sollen sehen, Lügen sind nicht gut. 79. Die, die dich ehren, sollen zu mir kommen. 80. Mein Herz soll treu sein, damit ich mich nicht schäme. 81. Ich warte auf deine Hilfe, Herr. 82. Meine Augen sind müde vom Warten. Wann hilfst du? 83. Ich bin schwach, aber ich vergesse dein Wort nicht. 84. Wie lange noch? Wann richtest du die Bösen? 85. Stolze stellen mir Fallen. Das ist falsch. 86. Deine Gebote sind wahr. Hilf mir. 87. Fast war ich tot. Aber ich blieb bei deinem Wort. 88. Gib mir Leben durch deine Liebe. 89. Herr, dein Wort bleibt für immer. 90. Deine Treue bleibt immer, von Generation zu Generation. 91. Alles bleibt nach deinem Plan. 92. Dein Wort macht mir Freude. Sonst wäre ich verloren. 93. Ich vergesse deine Gebote nicht. 94. Ich gehöre dir. Rette mich. 95. Böse warten auf mich. Ich denke an dein Wort. 96. Alles hat Grenzen. Dein Gebot ist groß. 97. Ich liebe dein Gesetz. Ich denke jeden Tag daran. 98. Dein Gebot macht mich klug. 99. Ich lerne viel, weil ich über dein Wort nachdenke. 100. Ich verstehe gut, weil ich deine Gebote halte. 101. Ich gehe nicht den bösen Weg. 102. Ich gehe nicht weg von deinen Regeln. 103. Dein Wort ist süß wie Honig. 104. Dein Wort zeigt mir den richtigen Weg. 105. Dein Wort ist Licht für meinen Weg. 106. Ich will deine guten Regeln halten. 107. Ich leide sehr. Hilf mir, Herr. 108. Nimm mein Lob an und lehre mich. 109. Mein Leben ist in Gefahr. Ich vergesse dein Wort nicht. 110. Böse Stellen fallen. Ich bleibe bei dir. 111. Dein Wort ist mein Schatz für immer. 112. Ich halte deine Regeln bis zum Ende. 113. Ich mag keine Lüge. Ich liebe dein Gesetz. 114. Du schützt mich. Ich hoffe auf dein Wort. 115. Geht weg, ihr Bösen. Ich halte Gottes Gebote. 116. Halte mich fest, Herr. Lass meine Hoffnung nicht kaputt gehen. 117. Hilf mir, dann bin ich sicher. 118. Du lässt die Falschen nicht bestehen. 119. Du wirfst das Böse weg. Darum liebe ich dein Wort. 120. Ich habe große Ehrfurcht vor dir, Gott. 121. Ich tue, was richtig ist. Lass mich nicht allein. 122. Hilf deinem Diener. Schütze mich vor Stolzen. 123. Ich warte auf deine Hilfe. Meine Augen sind müde. 124. Sei gut zu mir und lehre mich. 125. Ich diene dir. Gib mir Verstand. 126. Herr, tu etwas. Viele brechen dein Gesetz. 127. Ich liebe deine Gebote mehr als Gold. 128. Dein Weg ist richtig. Ich hasse den falschen Weg. 129. Dein Wort ist wunderbar. Ich halte daran fest. 131. Dein Wort bringt Licht und hilft einfachen Menschen. 131. Ich will deine Gebote sehr. 132. Schau mich an und sei gnädig. 133. Führe meine Schritte. Lass das Böse nicht siegen. 134. Rette mich vor Druck. Dann halte ich dein Wort. 135. Sei freundlich zu mir und lehre mich. 136. Ich weine, weil viele dein Gesetz nicht halten. 137. Herr, du bist gerecht. 138. Deine Worte sind richtig und sicher. 139. Ich bin sehr eifrig, weil andere dein Wort vergessen. 140. Dein Versprechen ist rein. Ich liebe es. 141. Ich bin klein, aber ich vergesse dein Wort nicht. 142. Deine Gerechtigkeit bleibt. Dein Wort ist wahr. 143. Ich habe Angst und Not. Dein Wort macht mir Mut. 144. Deine Regeln sind immer richtig. Gib mir Leben. 145. Ich rufe zu dir, Herr. Hör mich. 146. Rette mich, Gott. Ich halte dein Wort. 147. Früh am Morgen hoffe ich auf dich. 148. Nachts bin ich wach und denke an dein Wort. 149. Hör mich in deiner Liebe. Gib mir Leben. 150. Böse Menschen sind nah, aber weit weg von dir. 151. Du bist nah, Herr. Deine Gebote sind wahr. 152. Dein Wort steht fest für immer. 153. Sieh mein Leid und rette mich. 154. Hilf mir und erlöse mich. 155. Böse werden nicht gerettet, weil sie nicht hören. 156. Deine Barmherzigkeit ist groß. Hilf mir. 157. Viele verfolgen mich, aber ich bleibe bei deinem Wort. 158. Ich sehe Menschen ohne Treue. Das macht mich traurig. 159. Ich liebe dein Wort. Gib mir Leben. 160. Dein Wort ist von Anfang an wahr. 161. Mächtige jagen mich. Aber ich fürchte dein Wort. 162. Ich freue mich über dein Wort. 163. Ich hasse Lügen. Ich liebe dein Gesetz. 164. Ich lobe dich oft am Tag. 165. Wer dein Wort liebt, hat Frieden. 166. Herr, ich warte auf deine Rettung. 167. Ich halte deine Worte. Ich liebe sie sehr. 168. Ich halte deine Gebote, denn du siehst meinen Weg. 169. Herr, hör mein Rufen. Gib mir Verstand. 170. Hör meine Bitte und rette mich. 171. Ich lobe dich, wenn du mich lehrst. 172. Ich singe von deinem Wort. Deine Gebote sind gut. 173. Hilf mir mit deiner Hand. Ich wähle dein Wort. 174. Herr, ich will deine Rettung. Dein Wort macht mir Freude. 175. Lass mich leben, dann lobe ich dich. 176. Ich bin wie ein verlorenes Schaf. Suche mich, Herr.